name of Allah. That's all about myself. One hand again. Jilum Allah. Who can even help her? Between them, Fajidum. Versuchen unsere Zukunft bei ihm vor unseren eigenen Übeln und vor unseren schlechten Taten. Wenn Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wenn Allah irre führt, der kann nicht von einem anderen recht leitet werden. Ich bezeuge auf Allah einzig und dass er keine Teilhabe hat. Ich bezeuge doch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dein Diener und Gesandter. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah in Beziehung der Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, doch euch erschaffen habt auf einer einzigen Seele und auf ihr schuf er seine Gattin und auf den Beinen schuf er viele Männer und Frauen und fürchtet Allah in dessen Namen ihr einander bittet und ebenso im Namen eurer Blutverwandtschaft. Wahrlich, Allah stets der Rechte bei euch. Das ist die dritte Reihe der Khutba in Bezug auf das Thema der rechtschaffene Ehegatte oder Ehemann. Dass man nicht als Ehemann ungerecht ist, als Ehemann. Und dass man die Eigenschaften und den Charakter des Propheten sich aneignen soll, damit man ein erfolgreicher Ehemann ist. Unser Prophet sagt am nächsten Tag von euch, am nächsten zu mir, am nächsten Tag sind diejenigen, die mit dem besten Charakter. Hat nicht gesagt mit den meisten Gebeten oder mit der oder andere Gottesdienste, sondern hat als Maßstab das gute Charakter gelegt. Und ein Dua, dass wir Allah darum bitten sollen, O Allah, du rechtleitest diejenigen zum besten Charakter, so rechtleite mich zum besten Charakter. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam soll, wenn er im Spiegel geschaut hat, hat er Dua gemacht, O Allah, so wie du mein Ansehen oder meine Gestalt in einer perfekten Art geschaffen hast, so mache auch meinen Charakter perfekt. Oder mach meinen Charakter gut. So wie du meinen Körper gut gemacht hast, so mach meinen Charakter auch gut. Wir haben so viele Ahadith, Überlieferungen und so viele Versen im Koran, dass es nicht reicht, das heute alles zu nennen. Und er sagt, wir konzentrieren uns besonders auf die Männer, auf den Ehemann, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die Männer stehen über den Frauen. Aber nicht über heißt im Wert oder dass er der sozusagen höher gestuft ist. Nein, vor Allah sind sie alle gleich, Mann und Frau. Nur hier ist gemeint, dass er die Befehlsmacht hat zu Hause. Und vor allem, dass wir nicht die Eigenschaft, warum Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass der Mann steht über der Frau in der Entscheidung, nicht Befehlsmacht, das hört sich so militärisch an, in der Entscheidung, weil die Frau sich aufregt und sie ist sich zum Teil manchmal unsicher in Bezug auf bestimmte Sachen. Und deswegen darfst du nicht diese Eigenschaften auch haben. Dass du auch im Charakter schwach bist. Ein Mann sollte in seinem Charakter stark sein. Und deswegen wollen wir auch einen Mann, der gerecht ist in seinem Charakter, der lieb ist, der Gefühle hat, mitfühlt. Und subhanallah, heute ist es so, dass wenn die Frau vielleicht sich mal nicht so benimmt, wie er es sich wünscht, dann siehst du, dass er vergisst alle seine guten Taten und seine guten Eigenschaften und fängt an zu schreien und benimmt sich daneben. Der Mensch, der Mann vor allem, soll wissen, er sieht als Beispiel, dass eine Frau, die alleine lebt oder lebte, bevor sie verheiratet war, und der Mann heiratet jetzt eine Frau, die sozusagen ein anderes Leben hatte, und er muss letztendlich sich geduldigen und er soll Rücksicht zeigen, weil die Frau vielleicht ein anderes Leben davor hatte, ein andere Gewohnheiten, und das muss man auch als Ratschlag vom Scheich, dass man auf diese Sachen achten soll und nicht gleich die Frau umformen, so nach meinen Vorstellungen. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet hat uns gesagt, wie wir aussuchen sollen. Was sind die Maßstäbe? Hat er gesagt, nimmt die Frau, die Dien hat, die Religion hat. Und was hat der Prophet Muhammad noch gesagt? Hat gesagt, und verheiratet eure Töchter, oder wenn jemand kommt, der Dien hat und Charakter, dann verheiratet ihn. Also dann gibt eure Tochter ihm. Hat nicht gesagt, nur Dien, die Religion. Nein, hat auch als Bedingung gemacht, der Prophet Muhammad sallam, auch einen guten Charakter. Deswegen, ein guter Charakter ist Licht für einen Muslim zu besitzen. Und deswegen wiederholt mehrmals der Sheikh, eigentlich wiederholt er sich immer wieder, wegen dem guten Charakter, dass das Bedingung ist, auch für eine Ehe, dass deine Ehe überhaupt funktioniert. Und dann gibt er Beispiele. Der Prophet wurde einmal gefragt, eine Frau war verheiratet mit einem Mann, aber es ist nicht zur Geschlechtsverkehr gekommen. Und dann ist es zu einer Scheidung gekommen, und dann war sie mit einem anderen Mann zusammen. Und dann, kurz diese Geschichte jetzt euch zu geben, wenn man nicht diese Islam-Urteile kennt, würde euch jetzt nicht nützen. Deswegen erkläre ich euch ganz kurz, dass man im Islam das nicht machen darf, dass man zum Beispiel weint, wenn man von seiner Frau geschieden ist, zum dritten Mal, darf er zu seiner Frau nicht zurückkehren. Sie ist für Ewigkeit für ihn haram, verboten, bis zu einem Punkt, bis die Frau einen Mann geheiratet hat und sich von ihm geschieden hat, dann darf sie ihren alten Mann wieder heiraten. Das ist der einzige Grund, wann es erlaubt ist. Aber was machen manche? Sie inszenieren eine Heirat damit sie sozusagen zu ihrem ersten Mann zurückkehrt, heiratet irgendeinen Mann und damit sie zu ihrem ersten Mann zurückkehrt. Ja? Und das ist eine schlimme Sache und das ist jemand, der so bei Allah ist, als wenn er das Verbotene zur Erlaubt erklärt. Und das ist eine gewaltige Sünde im Islam, weil man spielt mit Allahs Gebote. Deswegen, der möchte ein süßes Eheleben haben, wenn man diesen Bienenstock, wenn du willst einen guten Honig haben, dann musst du den Honig sozusagen vorsichtig aus diesem Bienenstock rausholen. Weil sonst stechen die Bienen. Und das ist genauso was mit der Frau. Das heißt, du musst mit Gefühl an die Frau rangehen, wenn du das Süße von ihr haben willst. Ein süßes Leben. Aber wenn du grob zu ihr bist, wie mit den Bienen, dann wirst du dich auch stechen. Und dir das Leben schwer machen. Und du wirst dein Leben bereuen, die Heirat bereuen. Und dieses Heiratsleben ist so gut wie Frau und Mann, beide müssen sich dafür anstrengen, beide müssen sich bemühen, dass diese Ehe, sagen wir mal, glatt funktioniert, gesund funktioniert. Dass wenn die Frau ein bisschen provoziert oder ein bisschen nicht gut gelaunt ist, dann soll sie schweigen und das schlucken und genau umgekehrt. Und wenn ihr die Sura Al-Imran in einem Vers sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, und die schmutzen euch von dem Leben, und Allah beginnt die Frau, mit der Frau. Sie ist eine Fitna für euch, eine Versuchung, und an dem Fall eine Prüfung, weil Fitna kann man im Koran im Kontext jeweils verschieden verstehen. In dem Fall ist das eine Prüfung für dich, die Frau. Sie ist eine Prüfung für dich. Deswegen bleib intelligent und sei, komm nicht in den Clown von den Satan, damit du schwach wirst in Bezug auf die Frauen, jetzt allgemein auf die Frauen. Und der Satan hetzt zwischen Ehefrau und Ehemann. Er meint, ich als Erfahrung jetzt, immer wenn ich die Anrufe bekomme von den Männern, Brüdern und Schwestern, die anrufen wegen ihrer Ehe und beraten wollen, dann ist das meistens aus Kleinigkeiten entsteht dann dieser Scheidungsgrund. Ja? Weil irgendwie er aggressiv wurde oder sie aggressiv wurde wegen einer Kleinigkeit. Und das ist ein Trick von Satan, dass er hetzt. Und dass er aggressiv macht, sich aufbaut. Und so. Einer kam zu mir, sagt der Sheikh, ich habe geschieden, so, ich habe die Scheidung falsch ausgesprochen, da war ich sauer. Deswegen ist das ungültig. Der Sheikh sagt, subhanallah, gibt es überhaupt eine Scheidung, wo man nicht aggressiv ist oder sauer ist? Deswegen, manche sagen doch, wenn man sauer ist und dann die Scheidung ausspricht, dann ist das ungeltend. Nein, es ist geltend, wie der Sheikh gesagt hat, dass man jedes Mal die Scheidung in einem wütenden Zustand ausspricht. Deswegen, denn dieser Dien läuft nur, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn praktiziert hat, indem man gefühlsvoll ist, indem man die Frau Liebe zeigt, Gefühle zeigt, sich streichelt. Eines Tages besuchte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Tochter Fatima radiallahu anha, die Frau von Ali radiallahu anha und die Mutter von Hassan und Hussein. Ali und die Tochter von Rasulullah alaihi wasallam und die Tochter, yani, was für subhanallah, yani, denn die beste Verwandtschaft, die man haben kann, indem man ist Tochter des Gesandten Allahs, den besten Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala je erschaffen hat. Und sie ist die Frau von Ali radiallahu anhu. Die Tür des Wissens. Und sie ist die Mutter von den Gefährten des Propheten im Paradies. Hassan und Hassan. Und er sagt, sogar da ist eine Prüfung passiert. Und das muss passieren, geschehen, weil das ist menschlich. Und sie erzählt über Ali. Sie erzählt über Ali. So, er hat das gemacht, er hat das gemacht. Subhanallah, sie ist erzählt von Propheten. Was erwartest du, wie ihr Charakter ist? Und er fragt, wo ist Ali? Und sagt, zwischen mir und ihm ist was passiert, und dann ist er rausgegangen aus dem Haus. Nein, er war sauer. Allahu Akbar. Die Riwaya, die überliefert, hat nicht gebracht, was passiert ist. Was war der Streit? Und schaut mal, wie schön Fatima, mit wie viel Adab und Erziehung, mit was für einer guten Erziehung und einer guten Art, wie das ihrem Vater sagt. Zwischen mir und ihm ist etwas, das Wort etwas, passiert, und dann ist er rausgegangen. Nicht wie heute. Allah sagt im Koran, das Trachten der Frau ist gewaltig. Deswegen, heute, wir würden unseren Mann sehr schlecht machen. Eine Frau heute würde ihren Mann sehr schlecht machen. Und sehr schlecht überreden. Sie würde alles vergessen im Moment. Und ihn sehr schlecht machen vor ihren eigenen Eltern. Vor ihren Eltern. Und das ist ein Fitna. Zwischen Herzen werden mit Abneigung. Und Fatima, das ist der falsche Prophet. Ihm hätte sie das erzählen können, was passiert ist, genau. Aber hat er nicht. Hat sie nicht. Unser Prophet sandte einen Mann, der gottfürchtig ist. Ein Mann, der gottfürchtig ist. Wenn er sauer wird, geht er nicht zu einem Café. Er geht nicht zu einer Kneipe. Und dann, wenn er von seiner Frau sauer wird, dann nimmt er sich eine Freundin, damit er seine Frau zum Klopfen bringt. Nein, das ist kein Mu'min. Dann sandte er einen Mann, hat er gesehen, dass Ali, sandte nach Ali und wollte wissen, was Sache ist, sandte ein Mann, ein Rechtschaffenen, ein Sahabi, Allahu A'lam, zu Ali, radiallahu an. Und hat er gesehen, dass er in der Moschee geschlafen hat, sich hingelegt hat. Subhanallah. Und das zeigt, wie die Salaf gedacht haben oder wie sie gehandelt haben. Wenn sie im Streit waren, haben sie Ruhe gesucht in den Moscheen, im Haus Allah. Was hat der Prophet zu Bilal gesagt? O Bilal, mach Azan und befreie uns. Befreie uns von den Qualen dieser Dunya. Und dass wir zu Allah gehen. Mach Azan, das ist ein Gebet. Dass wir vor Allah stehen. Wenn ein Streit passiert zwischen zwei, die sich lieben für Allah, und dann passiert ein Streit und sie spalten sich, dann war das nur durch eine Sünde von den zwei, die sich lieben für Allah. Und deswegen, bevor du kommst nach Hause kommst und du siehst, dass deine Frau dich nicht gut behandelt oder heute anders ist zu mir als sonst, dann geh nicht und beschwer dich bei ihren Eltern, vor ihr, sondern überlege, was für eine Sünde hast du hier in Allah. Von wo hast du dein Geld geholt? Und jetzt sollst du Ali radiallahu an. Er lag in der Moschee. Und dieses Wort Raqid heißt, dass hier niemand besorgt ist, er liegt. Also muss ich besorgen, aber man liegt, ohne dass man schläft. Er lag, ohne zu schlafen. Und früher die Moscheen waren nicht wie unsere heute Moscheen, mashallah. Heizungen. Teppich. Die Heizungen waren damals. Die Moscheen. Sand. Dach war undicht. War aus Palmen, aus Dattelblättern. Und aus Palmenblättern und Regen kam manchmal durch, wenn es geregnet hat. Das war kalt. Und dann ist der Prophet, als der Mann dann gegangen ist zum Prophet und meinte zu ihm, dass Ali radiallahu anhu, sein Schwiegersohn, liegt in der Moschee und unser Prophet ging zu ihm, das hat mich nicht Spaß gemacht. Und meinte, oh du Mann des Sandes, du Mann des Sandes, weil auf dem Sand lag, steh auf. Hat ihm so Wärme gesagt, dass er selber in die Moschee schaut. Der Prophet kommt selber von zu Hause zum Propheten zu Ali radiallahu anhu. Und auch dieser schlechte Charakter zwischen Mann und Frau ist, wallahi, das hat der Prophet getadelt. Allah sagt, wenn ihr euch von ihm entscheidet, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt sinngemäß, weil es ein langer Vers, dass wir nachgiebig sind und dass wir verzeihen, dass wenn es auch sogar in eine Scheidung kommt, dass du deinen Charakter zeigst, deinen festen Charakter, deinen entschlossenen Charakter, das will Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht, dass du denkst, sie muss dir verzeihen und sie muss dir nachkommen und sie muss dir sozusagen ihr Geld nicht verlangen, ihre sozusagen, wenn ihr noch Geld schuldet wegen der Heirat. Nein, das ist nicht die Art und Weise, wie ein Mu'min hat. Einmal eine Frau, sie war verschleiert und sie war vom Richter. Und sie war geschieden von einem Mann. Heute, das ist beide, weil du siehst, heute Mann und Frau sind sich nicht einig und ihre Kinder gehen verloren im Jugendamt und sie denken nur an sich selber, egoistisch, und keiner ist nachsichtig und sagt, nimm die Kinder, und so, die sind im Streit, dass die Kinder dann vom Staat weggenommen werden. Aber früher, die Frau hatte Niqab, war verschleiert, hatte Gesichtsleier. Und nicht heute, mashallah, geschminkt wie Shaitan zum Richter. Und mashallah, geht zum Richter heute die Frau, wenn sie die Rechte haben will von ihrem Mann, die Rechte haben will von den Kindern und Geld. Heute unsere Schwester sieht, sie schminkt sich und macht sich voll hübsch und zieht sich modern an, damit das Deutsche, der Richter sieht, mashallah, eine integrierte Frau, und damit sie die Rechte der Kinder bekommt. Subhanallah. Damals. Oder vielleicht das eine aktuelle Geschichte, wo die Frau mit dem Schleier stand vor dem Richter und der Richter sagt, bitte nimm deinen Schleier ab, damit wir sehen überhaupt, dass du die Person bist, die Angeklagte. Weil ihr Mann hat sich wegen ihr beschwert. Und dann hat er gesagt, bei Allah, ich nehme den Gesichtsleier nicht ab. So hat dann der Richter gesagt, so gibt ihr das, was sie verlangt, denn das Recht ist mit ihr. Und dadurch sah der Richter ihre Gottesfurcht. Weil sie meinte, in keinem Fall nehme ich mein Gesichtsleier ab. Niemals. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran auch, wenn sie wollen sozusagen die Versöhnung, dann wird Allah es ihnen ermöglichen, sich zu versöhnen. Das heißt, wenn du willst immer das Gute, Allah ermöglicht dir das Gute. Er sagt heute, die Leute interessieren sich nicht mehr für diese Sachen. Heute, wir haben alles weggeschmissen. Wallahi, die ganze Dien, alles haben wir verlassen. All diese Tugendhaften, auch all diese tugendhaften Eigenschaften, die ein Muslim haben muss, haben wir weggeschmissen. Einmal wurde gesagt, sollen wir Umar zwischen uns holen, der soll richten? Oder Abu Bakr? Ja. Und das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es war ein Streit mit seiner Frau und meinte, soll ich Omar rufen, mein Vater? Er hat Angst gehabt, nein. Abu Bakr als Richter, du meinst, ja. Diese Geschichten, die wir hören, daraus haben wir Lehren ziehen. Schaut mal, Abu Bakr ist dann gekommen, sie wollte Abu Bakr als Richter haben. Ein Mann, der weiß, wie er mit seiner Frau umgeht. Mit Weisheit, wie er mit ihr umgeht. Das ist ein Mann. Ein Mann weiß, was, wenn er spricht, ob das gut ist in dem Moment oder nicht. Ob das eine Versuchung für sie ist. Ob er damit ihr Herz verletzt. Dann meint der Rasulullah, soll ich reden oder bist du deine Beschwerden? Und nicht wie manche sagen, ich bin der Mann, ich fange an zu reden. Du darfst nicht sprechen, ich rede erst, wenn ich fertig bin, dann darfst du reden. Und Rasulullah schaut mal seinen Akhlaq und seinen Adab. Er sagt, willst du reden oder soll ich reden? Und sie sagte, sprich du und sag nur die Wahrheit zu dem Propheten, Allahu Akbar. Im Haus des Propheten, zum Propheten. Und sag das zu dem Propheten, als wenn der Prophet nicht die Wahrheit erzählt. Und das ist das Menschliche, subhanallah. Ich sprich nur die Wahrheit, das ist sie. Abu Bakr kommt, die Überlieferung sagt, da hat Abu Bakr sie geschlagen. Das war Aisha, radiallahu anha, seine Tochter. Und dann hat er sie geschlagen. So. Und was sagt Abu Bakr hier zu seiner Tochter? Du sagst das, du Feind deines Selbst, so sprichst du mit dem Propheten. Schaut mal, subhanallah. Abu Bakr konnte sich ertragen. Wie spricht man mit dem Gesandten an Allah? Und was hat Aisha gemacht? Sie hat sich hinter dem Rücken des Propheten versteckt. Und dann hat sie vor Abu Bakr. Schaut mal. Erstmal, sie ist im Streit mit ihrem Vater. Dann sagt sie, sag nur die Wahrheit, dann wird sie geschlagen von ihrem Vater und zu wem geht sie hinterm Rücken? Weil im Kern weiß sie, dass der Prophet gut ist und dass er sie liebt. Und es war auch keine richtige Wut gegenüber ihren Mann, yani Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und danach ist Abu Bakr wieder reingegangen und dann hat Abu Bakr gesehen, yani, was das für eine verkehrte Welt, jetzt lachen sie und spielen miteinander. Lass. Jetzt sagte Abu Bakr zu ihm, lasst mich jetzt in eurem Frieden, wie ihr mich in euren Krieg auch reingelassen habt. Was hat der Prophet Muhammad gesagt? Das ist passiert, Streit. Komm zum Vater. Hat den Vater gerufen, Abu Bakr. Und hat ihr Ehre gezeigt und Respekt, obwohl sie im Streit waren. Und deswegen, meine lieben Brüder, wie Allah subhanahu, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass die Frau, dass Hawa, Eva, ist aus der Rippe von Adam geschaffen. Und die Rippe ist schief, ist bekannt. Und wenn du versuchst, die Rippe gerade zu biegen, bricht die Rippe. Und ihr brechen ist die Scheide. So sagt der Prophet Muhammad regelmäßig im Hadith. Deswegen, Geduld ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in der Ehe. Genau, und Respekt ist ein sehr wichtiger Aspekt, den man haben muss. Deswegen, ihr habt hier eine große Verantwortung, Frau und Mann, weil Kinder dahinter stecken. Und wenn ihr nicht euer Leben im Griff bekommt, dann leiden eure Kinder Und wallahi, Allah wird am nächsten Tag diejenigen vernichten und bestrafen, die ihre Kinder einfach so verloren gelassen haben in dieser Umgebung und dieser Welt, in der wir leben, ja, in dieser Situation, dass die Kinder ohne Islam aufwachsen. Und wir kennen selber, wie viele muslimische Kinder jetzt keine Eltern haben, die auf sie aufpassen, und sie wissen nicht mal, dass sie Muslime sind. Ich frage euch eine Frage. Ist nicht bekannt, dass der größte Baum, dass wenn ein Windsturm ist, dass nicht die kleinen Bäume, sondern die stärksten und größten Bäume abbrechen. Als Beispiel. Jetzt kommen wir zu klein, einem kleinen Baum. Nachdem der Wind und der Sturm vorbei ist, siehst du den Baum nur noch stehen, den kleinen Baum. Weil der große Baum, weil sie war stur gegenüber dem starken Wind. Aber der kleine, die kleinen Bäume sind mit dem Wind mitgegangen. Sie haben sich mitgedehnt. Sind in die Richtung mitgeschwungen. Lob und Heil auf den gesamten Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir bitten Allah, dass Allah von uns akzeptiert und von euch. Ihr habt gehört, sozusagen, dass ein Bruder gestorben ist. Und das macht Dua für ihn. Und ich habe noch zwei Punkte. In Salat al-Asr kommt der Sheikh Yusuf Jum'a, der Imam von Masjid al-Aqsa, die Moschee in Palästin. Und eigentlich sollte er gestern einen Unterricht machen, hier, einen Vortrag. Und diesen Vortrag wird heute verlegt, wie wir schon gesagt haben, nach Hafen. Und er wiederholt, das ist der Imam von der Moschee al-Aqsa. Und wir bitten Allah darum, dass wir Nutzen bekommen von seinem Wissen. Asr ist das Nachmittagsgebet. Nach dem dritten Gebet, nach Asr, wird er kommen. Und deswegen bitten wir euch darum, dass ihr anwesend seid und Nutzen bekommt. Weil er wird ein bisschen erzählen über die Lage, die dort gerade ist. In Palästin selber. Der zweite Punkt. Vor zwei Monaten haben wir jetzt eine neue Ordnung in der Moschee, die verantwortlich sind für die Moschee. Die Brüder, die hier verantwortlich sind für die Moschee. Sie haben sich geeinigt, wie es hier weitergehen soll. Ich weiß nicht, worum es genau geht. Ich glaube, es geht jetzt um monatliche Beiträge. Und weil, alhamdulillah, wir leben ja letztendlich von euren Spenden. Und dass das wie ein Verein abläuft in dieser Moschee. Und gestern haben wir etwas beschlossen. Dass ihr wisst auch darüber Bescheid. Thank you. Und dass ihr auch hier dabei sein könnt, wenn wir auch unsere Sitzungen haben. Und dass das offen ist für euch, dass ihr wisst, was ständig mit der Moschee abläuft. Da laden wir euch auch ein. Und wenn wir uns beraten hier, dann hast du auch, kannst du Einwände bringen und auch deine Meinung äußern, was du gerne. So wie inshallah möchtet. Und das ist eine allgemeine Sitzung. Wenn wir uns hier beraten in Angelegenheit der Moschee, möchten wir, dass ihr auch inshallah dabei seid und mitbekommt, alles auch mitbekommt.